Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wollte euch auch nochmal ein Update geben zu meinem Kaffeeverzicht. Wie der eine oder andere ja mitgekriegt hat, trinke ich ja seit dem 2.6., also jetzt seit exakt 20 Tagen, weil heute ist ja der 22.6., keinen Kaffee mehr. Und ich muss euch sagen, ich habe völlig vergessen, dass ich jemals Kaffeetrinker war. Also es ist völlig normal geworden, keinen Kaffee mehr zu trinken. Ich stehe morgens auf. Die ersten Tage denkt man noch so ein bisschen daran, so an diese gewohnten Abläufe jetzt. Ich habe hier so eine französische Presse, kennt ihr ja mit Sicherheit, wo man den Kaffee so reinmacht und dann kurz ziehen lässt und die dann einfach runterdrückt durch den Filter. So habe ich den Kaffee immer sehr gerne getrunken. Aber das geht auch weg. Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Es wäre für mich ist das jetzt so, wenn ich morgens wach wäre, hätte ich nie Kaffee getrunken. Ich trinke Wasser. Also für jeden von euch, der das mal ausprobieren will, man verpasst wirklich gar nichts mehr, man vermisst nichts mehr, man ist trotzdem morgens total fit. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil, wie gesagt, ich war im Autohaus tätig, früher habe da Ausbildung gemacht als Vertriebler und da war Kaffee trinken völlig normal. Also wenn man mit den Kollegen dann morgens zusammengekommen ist, wer macht Kaffee? Die ersten 10 Minuten ging es nur um Kaffee und dann saß man beieinander, Kaffee, Kaffee und hat die ganzen Abläufe beschnackt. Und ja, so war das damals und jetzt muss ich sagen, bin ich raus. 10 Jahre keine Verfärbung. Auch hier drin. Weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Aber das ist ja auch immer das Interessante. Hier hinten innen lagert sich ja immer alles ab, wenn man raucht oder wenn man Kaffee trinkt. Da guckt man im Spiegel, das kriegt man ja nicht mehr weggeputzt. Also das kriegt man ja nur mit der Zahnreinigung weg. Und als ich noch früher geraucht habe und Kaffee getrunken habe, ich hätte quasi in der Kombination auch noch, hätte ich quasi jeden Tag eine Zahnreinigung machen können. Man kommt von der Zahnreinigung, guckt abends wieder rein. Schon wieder die ersten Ablagerungen. Man kriegt die auch mit der elektrischen Zahnbürste nicht weg. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht mehr rauche und keinen Kaffee mehr trinke. Für mich gibt es hier nur noch kristallklares Wasser. Ja. Also kann ich jedem nur empfehlen, der das mal ausprobieren will. Könnt ihr mich auch gerne fragen, wenn ihr da eine Frage zu habt. Aber das ist jetzt schon schwierig, Leute, wollte ich auch schon sagen. Ich bin so ein kleiner Kanal mit ein bisschen über 500 Abonnenten. Ich kriege an manchen Tagen 20 bis zu 40 E-Mails von euch. Verzeiht mir, wenn ich nicht mehr jedem antworten kann. Es ist einfach nicht möglich. Ich kann nicht meinen Tagesablauf machen, mein Geschäft nachgehen, meinen Sport machen, meine Dinge machen, meinen Haushalt machen. Wie ihr wisst, ich lebe alleine. Und noch 20 bis 40 E-Mails. Ich schreibe teilweise 3, 4 Seiten E-Mails. Leute, ich kann dem gar nicht gerecht werden. Das ist also, ich versuche nach und nach mal dem einen oder anderen zu antworten, aber wenn von mir keine Antwort kommt, seid mir bitte nicht böse. Also ich lese das auch. Ich lege mich abends gerne, mit meinem Smartphone liege ich im Bett und dann checke ich nochmal so die E-Mails, lese das durch. Es sind auch interessante Dinge dabei und manche haben auch mir ihre Geschichte erzählt, wie sie aus schweren Zeiten, wie sie durchgekommen sind, wie sie sich aufgebaut haben, wie sie sich selbstständig gemacht haben. Ich finde das alles super, Männer, muss ich wirklich sagen. Aber verzeiht mir, wenn von mir nicht mal eine Antwort kommt, weil es ist einfach zu viel. Ich habe jetzt schon auf meinem E-Mail-Account über 150 Nachrichten, die ich noch gar nicht gelesen habe. Die sind alle noch zu, mit dem Zuen-Fenster, also mit diesem Zuen-Briefkasten. Ich habe die noch gar nicht aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Also, es tut mir leid. Ich wollte es euch nur auf diesem Weg sagen. Das ist echt nicht so einfach. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass das innerhalb so kurzer Zeit so viele E-Mails. Also, ihr gebt euch wirklich Mühe damit. Und das ist echt heftig. Und ich kann dem jetzt schon nicht mehr gerecht werden. Also. Ich versuche, wie gesagt, viele von diesen Themen vielleicht auch in diese Videos einzubauen, dass ich irgendwie euch diesen Mehrwert über diese Videos mitgeben kann. Und ich denke, ich kriege da auch viel Mehrwert übermittelt, aber ich werde auf euren individuellen Fall so nicht eingehen können. Das werde ich einfach nicht schaffen. Ich bin ein Mensch. Ich habe jetzt schon über 9000 Stunden wurden meine Videos jetzt geguckt. Also ich mache das jetzt kontinuierlich. Seit 30 Tagen bin ich jeden Tag für euch am Start mit dem Video und über 9000 Stunden habt ihr meine Videos geguckt. Das ist einfach heftig. Das ist einfach wirklich unvorstellbar. Also, ich kann es nur an diesem Maßstab. Ich habe gedacht, PUBG, ich spiele PUBG, wie ihr wisst, seit 2017 gibt es dieses Game. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mit Freunden über abends über viel gezockt haben, auf 4200 Stunden zu schaffen, also zu zocken innerhalb von 3 Jahren. So, das fand ich schon krass, weil früher zu Battlefield 3 Zeiten, das haben wir auch als Veteranen sehr viel gespielt, haben wir 1000 Stunden geschafft und das war schon krass, wenn ein Kumpel von mir hatte zuerst 1000 Stunden, haben wir so drüber lustig gemacht, 1000 Stunden hast du davor gesessen, jetzt habe ich 4200 Stunden PUBG und über 9000 Stunden habt ihr schon in einem Monat meine Videos geguckt, das ist heftig, das ist heftig. Und dementsprechend kommt natürlich auch wahnsinnig viel Resonanz per E-Mail jetzt bei mir rein, aber ich kann dem nicht mehr gerecht werden als ein Mann, ich müsste jemanden einstellen. Dafür. Also, es ist echt heftig. Also, Das wollte ich nur mal auf diesem Weg mit auf den Weg geben. Seid mir nicht böse, wenn da von mir jetzt keine Antwort kommen kann, weil dann würde ich hier, ich könnte nicht mehr schlafen. Der Tag hat 24 Stunden, ich brauche meine 8, 9 Stunden Schlaf. Ihr wisst, ich habe viel zu tun den ganzen Tag und ich würde einfach nicht mehr zukommen. Also so muss ich das leider stehen lassen und ich denke, ihr könnt das verstehen. Ja, Männer, Thema des gestrigen Videos war es ja, ob man mit seiner Freundin zusammenziehen sollte oder nicht. Ich denke, mein Standpunkt und meine Message diesbezüglich ist klar. Heute möchte ich, da ist das Thema die Kraft einfach oder die Superpower, die man sich bewahren sollte und die man immer haben sollte, einfach aus einer Situation gehen zu können. Ich fange mal mit diesem klassischen Vertriebsding an. Die meisten sagen, und das hatte mir auch einer in die Kommentare geschrieben, ich muss mal meine Frau fragen, einmal weil manche ihre Frau fragen müssen, bevor es zu einer Entscheidung kommt, oder auch andere, die wollen aus dieser Situation raus, die wollen jetzt keine Entscheidung treffen und fühlen sich von dem Verkäufer vielleicht unter Druck gesetzt oder dergleichen. Aber dann sage ich, also wenn mich hier irgendwer anruft und will mir irgendwas am Telefon verkaufen, sage ich, ja, ich kann Sie verstehen, Sie sind auch Vertriebler, aber ich auch, sage ich, und ich muss Ihnen leider sagen, Sie können Ihre und vor allem meine kostbare Zeit sparen, Sie werden mir heute nichts verkaufen, sage ich. Also, auf Wiederhören. Ich meine, ich mache das kurz. Wenn mir einer nichts verkaufen kann, dann sage ich das, mir einer nichts verkaufen kann. Was jetzt auch interessant ist, was ich mir selber beigebracht habe mit Kunden, also wenn Kunden beispielsweise am Telefon eskalieren und da ist irgendwas schiefgelaufen und die Emotionen von diesen Menschen kochen über, weil sie sich nicht richtig unter Kontrolle haben und fangen an, wild um sich zu beschimpfen und so weiter, dann habe ich mir angewöhnt, dass ich auch diese Superpower nutze und gehe aus diesem Gespräch einfach raus und sage, tut mir leid, sage ich, merke gerade, sage ich, Sie kochen gerade völlig über, sage ich, und bevor ich mich da jetzt auch noch mit aufrege, sage ich, dann haben wir am Ende total verhärtete Fronten. Deswegen muss ich Ihnen sagen, das Gespräch führt gerade zu nichts, sage ich. Verzeihen Sie mir, aber ich werde jetzt auflegen, sage ich. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen das Gespräch nochmal kurz vor Feierabend nochmal fortzusetzen. Rufen Sie mich gerne um 17:45, habe ich dem letzten Kunden irgendwann mal früher gesagt. Da war es 14 Uhr oder was gesagt. Rufen Sie mich gerne um 17.45 Uhr wieder an, sage ich, wenn sich die Gemüter beruhigt haben, sage ich. Und dann setzen wir das Gespräch auf einer sachlichen und ruhigen Grundlage fort, sage ich. Bis heute Abend, sage ich. Tschüss. Raus aus dem Gespräch. So. Das ist diese Superpower, einfach aus einer Situation rauszugehen. Und sie neu, also die Kontrolle zurückzugewinnen, bevor man sie an der Position verliert. Und das Schöne daran ist, dass ich das so gemacht habe. Der Mann hat tatsächlich über den Tag drüber nachgedacht, hat auch mit seiner Frau dann nochmal drüber gesprochen. Die meisten haben nun mal eine Frau zu Hause. Dann sind sie zu dem Konsens gekommen, dass sie vielleicht ein bisschen überreagiert haben. Und jetzt wollen sie das Gespräch nochmal freundlich und wohlwollend führen. Und das ist wirklich eine unbeschreibliche Superpower, das so zu machen. Das Gespräch führt zu nichts. Das kann man den Leuten so sagen. Ich sage das den Leuten auch. Ich habe das Gefühl, das Gespräch führt hier zu nichts, sage ich. Sage ich ihnen auch direkt ins Gesicht. Sage ich, es macht so keinen Sinn, sage ich, auf Wiedersehen. Oder ich wollte mal jemandem ein Auto verkaufen und der sagt mir dann, ja, seine Preisvorstellung, die wirklich frech. Also ich hatte mal irgendwann so einen T5-Bus, den ich loswerden wollte, und also mein Privatauto. Und der kommt zu mir nach Hause und erzählt mir seine komische Preisvorstellung. Und ist von weiter weggekommen und erzählt mir so und so und all Dinge, die ich nicht hören wollte. Die hatten nichts mit dem zu tun, was meine Ziele oder meine Verkaufsabsicht war in diesem Moment. Und in dem Moment, wo er mir das alles gesagt hat, habe ich den Schlüssel wieder abgezogen aus dem Auto, habe den Wagen abgeschlossen und habe gesagt, das Gespräch ist jetzt hier zu Ende, sage ich. Gute Heimfahrt. Und dann bin ich vom Auto weggegangen zur Haustür. Und in dem Moment ist er schon eingebrochen, weil er gemerkt hat, okay, der hat überhaupt keinen Bock mehr auf mich. Und das war die wahnsinnige Superpower wieder. In dem Moment ist der komplett, ja, Entschuldigung, jetzt können wir da nicht noch drüber reden. Ich sage, ja, wieso, Sie haben doch gerade schon gesprochen, sage ich, und für mich ist das nicht interessant, was Sie sagen, sage ich. Gute Heimfahrt. Ja, wir können uns ja irgendwo einigen, sage ich, gibt es doch gar nichts zu einigen, sage ich, habe doch alles in der Beschreibung schon stehen. Und der hat dann das Auto tatsächlich gekauft zu meinen Bedingungen. So verschiebt sich die Dynamik, wenn man in der Lage ist, aus der Situation rauszugehen, wenn man davon nicht abhängig ist. So, wenn jetzt mein Kühlschrank leer gewesen wäre und ich möchte jetzt mein Auto verkaufen, um mir wieder Essen zu kaufen für mich und die Hunde, dann wäre meine Situation eine Position der Schwäche gewesen. Und aus dieser Position heraus hätte ich vielleicht eher versucht, ihn zu fangen. Aber dadurch, dass ich einfach aus der Situation rausgegangen bin, hat mich nicht mehr interessiert. Ich war, was das angeht, finanziell unabhängig. Ob der den kauft, ob ich den 2 Wochen später an irgendwen anders verkaufe, spielt ja alles überhaupt gar keine Rolle. So. Und so erlangt man die Kontrolle über eine Situation, indem man einfach aus dieser Situation rausgeht und von dieser Situation gar nicht abhängig ist. So, umgemünzt jetzt auf unsere Mann-Frau-Dynamik ist es natürlich so, wie ich es gestern schon in meinem Video erklärt habe, warum man nicht, am Ende des Tages nicht mit ihr zusammenziehen sollte, ihr habt diese Superpower nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise merke, ich habe ja mit meiner Ex jetzt auch noch Kontakt, weil ich die Hunde logischerweise hole, wieder zu ihr bringe und so weiter. Das ist so. Und seitdem ich alleine wohne beispielsweise, ist ihr Respektlevel mir gegenüber durch die Decke wieder gegangen. Weil ich ihr überhaupt gar keine Beachtung schenke. Ich mache mal ein Ding, gucke sie gar nicht an, sag so, bis dann bin ich schon wieder weg. So. Und das, diese Unabhängigkeit, dass ich einfach nicht mit in dieses Haus wieder rein muss, weil ich dort mein Arbeitszimmer habe, weil ich dort auch lebe und weil ich dort in die Küche muss, sie mich den ganzen Tag sieht und so weiter. Und das ist ja auch das Ding, wenn die Frauen euch die ganze Zeit sehen, dann verlieren sie logischerweise den Respekt, weil man liegt auch mal rum, man pennt auch mal. Wenn ich jetzt irgendwie auf dem Sofa, habe ich ja nicht, aber wenn ich auf dem Bett liege, chill einfach mal so rum, penne eine, läuft mir auch die Sabber aus dem Mund. So, wenn mich eine Frau in der Situation sieht, dann verliert sie natürlich den Respekt. Das ist bei den Frauen so. So. Und zurück zu dieser Situation, wenn man jetzt aus dieser Situation gehen kann. Das ist genauso, wenn ihr Frauen datet. Also ich date nicht mehr. So, das ist absolute Zeitverschwendung. Das ist für mich, ich habe so viele tolle Dinge zu tun, weil da ist der Saft für mich das Auspressen nicht wert. Ich habe da aber früher auch viel gedatet, muss ich sagen. Und habe mir auch über online, damals ging das noch über, wie hieß diese Seite? StudiVZ, nee, das war ganz früher. Und dann gab es noch so eine andere, ich habe es vergessen. Da waren, und im Nachhinein ist mir auch immer klar geworden, alles, was ich da so gedatet hatte, das ist auch so eine, oh, auch so eine Halde, sage ich mal, wo so die Überbleibsel dann am Ende bleiben. Viele Single-Mütter, viele Übergewichtige, die sich dann mit wunderbaren Positionen, also aus wunderbaren Positionen knipsen, dass sie gut aussehen und so weiter. Und dann bin ich auch noch, da war ich auch noch so Blue-Pill, dass ich ein Mädchen abhole, so irgendwie zum Date. Und dann bin ich damals da hingefahren mit meinem Auto, werde ich nie vergessen, nach Lehrte war das. Und die kam telefonierend raus, aus ihrem Haus, telefonierend. Sie hat mich richtig abgefuckt. Und dann stellte sie sich neben das Auto, guckte mich kurz an, machte mit der Hand so, Moment, Moment, und telefonierte. So beim Erstkontakt. Und das hat mich so abgefuckt, dass ich sie angeguckt habe, sie telefoniert und guckt mich auch gar nicht mehr an und telefoniert. Ich bin einfach wieder, weil ich bin noch ausgestiegen, rumgegangen, das Auto wollte ich irgendwie begrüßen oder so, ne? Und ich bin einfach wieder rumgegangen ins Auto, bin eingestiegen, weggefahren. Wie doof die geguckt habt im Rückspiegel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die hat mir 7 Tage später jeden Tag noch SMS geschrieben, wie leid es ihr tut und dass sie das ja versteht und dass sie das nicht so hätte machen sollen. So, also die ist komplett eingebrochen danach. Die wollte unbedingt wieder mit mir irgendwie anbandeln, weil ich natürlich einen wahnsinnigen Wert in dem Moment gezeigt habe, dass ich einfach aus dieser Situation raus, das ist einfach weg, weil wer bin ich denn? Das habe ich doch gar nicht nötig. So, dass die mich so respektlos behandelt, da hat sie auch in mir alles und ich war wirklich angewidert von diesem Mädchen und die war wunderhübsch, aber es spielte keine Rolle mehr für mich. Diese Respektlosigkeit ging für mich gar nicht. So, und wie gesagt, 6 oder 7 Tage lang lief die mir noch hinterher, die hat von mir keine Antwort mehr gekriegt. Die hat mich in einen Text nach dem anderen hat die mir geschickt, das war mir völlig egal. Das gab von mir, mit dem Mädchen wollte ich nie wieder korrespondieren. So. Aber selbst wenn ich hätte mit ihr nochmal korrespondieren wollen, ich hätte sie in die Unterwerfung bringen können. Also wirklich, sie hätte sich mir sehr submissiv gezeigt dann, weil so weit war die dann schon. Weil in dem Moment, wo ihr diese Power habt, einfach wegzugehen aus so einer Situation, ganz egal, ob es eine Vertriebssituation ist, ganz egal, ob es eine Dating-Situation ist, in dem Moment, wo ihr sagt, das macht für mich hier alles überhaupt gar keinen Sinn, könnt ihr das Gespräch beenden und ihr könnt es auch genauso sagen. Ich würde es jederzeit so sagen, das Gespräch macht keinen Sinn, das mit dir macht keinen Sinn, du machst mir keinen Spaß, du bist für mich ein Ungenuss, habe ich keinen Bock drauf. So, hasta luego. Ganz einfache Geschichte. Und da würde ich an eurer Stelle, würde ich es immer genauso machen und ich mache es sowieso so. Das war in mir schon immer drin, das so zu tun. Und deswegen ist das die absolute Superpower. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass ihr auch alleine wohnt und euch diese Unabhängigkeit und Souveränität wahrt. Weil wenn ihr nicht alleine wohnt, wie gesagt, dann habt ihr halt diese Situation, dass eure, ich kenne das von meiner Freundin auch, dann hat sie ihre Weiber da mit im Haus, die sitzen dann da rum, rauchen, der ganze Rauch zieht unten irgendwie durch in mein Arbeitszimmer, ich mache in meinem Arbeitszimmer Sport, der Qualm zieht mir in die Nase, weil die Weiber da hinten sitzen und rauchen und rauchen und rauchen und trinken Hugo und so richtig durchgreifen kann man ja in dem Moment nicht. Also man hat sich quasi selbst beta-isiert, wenn man mit der Frau zusammen wohnt, weil wie hart kann ich jetzt durchgreifen? Sie wohnt ja schließlich auch da. Und wenn ihr jetzt gemeinsame Mietverträge habt zum Beispiel und so, dann könnt ihr ja, euch fehlt ja die Handhabe. ihr könnt ja nicht einfach jetzt da vernünftig durchgreifen. Wenn ihr aber mit der Frau nicht zusammen wohnt, die stellt, zeigt irgendein Verhalten, das euch nicht gefällt, könnt ihr raus aus dieser Situation. Ihr könnt rausgehen, steigt in euer Auto und fahrt weg. Und lasst sie mit dem ganzen Wahnsinn alleine. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Integriert das mit in euer Leben, probiert das gerne mal aus und ihr werdet merken, ihr kommt in die Position der Überlegenheit. Einfach nur, indem ihr so reagiert und agiert. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video. Insbesondere, wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt mir bitte auch dann einen Daumen hoch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und lasst mir ein Abo da. Teilt diese Videos gerne mit euren Freunden. Und wir sehen uns morgen, Männer. Tschüss.